Schlachten. Klagen über die Beschwerden. Willst du stehen leben oder willst du knien sterben? Willkommen bei den Fressen oder den gefressen werden. Friss den Alter, friss ihn auf. Ja, man friss den Alter, friss ihn auf. Schon wieder so ein dummer Kommentar, den nehme ich doch als Nachschlag. Ja, man friss den Alter, friss ihn auf. Schlag zu, ach Gott, du bleibst nicht. Schlag zu, ach Gott.